spricht die Polizei. Dies ist eine Razzia. Geschäfte abwickeln, in Ordnung? Dann zeigt doch mal, was ihr habt. Ich will's nachzählen.